Herzlich willkommen zum Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für August 2011. Von Hermann Schiefer, Referent für Kindertageseinrichtung. Es liest Christian Bein. Wie Kinder die Taufe erleben. Gespräche am Sandkasten. Ich war mit Johannes im Kindergarten verabredet, um von ihm mehr über seine Taufe zu erfahren. Johannes ist 3,5 Jahre alt und vor kurzem getauft worden. Ganz langsam kommt das Gespräch in Gang. Während er auf meine ersten Fragen noch vorsichtig und zurückhaltend nur mit Ja und Nein antwortet, kommt er plötzlich in Fahrt. »Ich habe da eine Kaffeekanne gekriegt«, erzählt er mir mit Schalk im Gesicht. Weil ich nicht sofort verstehe, kommt sein großer Bruder zur Hilfe und klärt mich auf. In einer Kaffeekanne bringt man das Wasser für die Taufe und deshalb hat Hannes auch gesagt, dass er mit Kaffee getauft wurde. Aha, langsam beginne ich zu verstehen. Vor meinem inneren Auge erscheint das Bild einer silbernen Karaffe, wie sie bei meiner Großmutter auf dem Kaffeetisch stand. Auf meine Frage, wie das mit dem Wasser weiterging, erfahre ich, dass das Wasser beim Eingießen ins Taufbecken noch heiß war, aber nicht dampfheiß. Bei der Taufzeremonie selbst lag Johannes auf dem Arm der Mutter, wie mir beide Brüder mit ausgebreiteten Armen in großer Geste erläutern. Die nächste Verblüffung ruft Johannes mit seinem Satz »Ich bin ohne Kappe getauft« bei mir hervor. Es stellt sich heraus, dass bei dem Gottesdienst Hüte und Kappen verteilt wurden, als Zeichen dafür, dass wir alle unter Gottes Obhut stehen. Eine Dame hatte einen Hut mit »Außen ganz breit und innen ganz dünn« und sah aus wie Bruselise. Da ich nicht auf Anhieb wusste, wer Bruselise ist und ich mir vor den Jungs aber auch keine Blöße geben wollte, habe ich den Namen zu Hause erstmal gegoogelt. Als ich im Internet das Foto von Frau Bruselise aus dem Film Pippi Langstrumpf entdeckte, fand ich die Beschreibung des Hutes ganz passend. Der 6-jährige Mika erzählt mir bei einem anderen Gespräch am Sandkasten, bei der Taufe, wo ich war, wurden ganz viele Lieder gesungen. Er unterstreicht diese Aussage mit einem deutlichen Kopfnicken und ich verstehe, dass ihm das sehr gefallen hat. Aber ein Lied kannte ich, das haben die falsch gesungen, ergänzt er mit einem Kopfschütteln. Eigentlich heißt das Gottes Segen, aber wir haben Gottes Hut gesungen. Seine Erklärung dafür ist, dass der Hut als Zeichen dafür steht, dass wir in Gottes Hand geborgen sind. Was ich noch von den Kindern erfahren habe? Johannes durfte lange aufbleiben am Tag seiner Taufe. Zusammen mit seinem Bruder und seinem Vater haben sie im Baumhaus gesessen und abends so Leuchtstäbe aufgehangen und am Baumhaus weitergebaut. Als die beiden Brüder vom Ausklang des Festes in der Familie erzählen, strahlen ihre Augen und ich merke, dass ihnen dieser Tag in guter Erinnerung bleiben wird. Zu Hause am Schreibtisch kommt mir beim Nachdenken über diese Sandkastengespräche der Gedanke, dass sich hier verschiedene Welten berührt haben. Ein Kinderuniversum und ein Erwachsenenuniversum. Wenn wir als Erwachsene über die Taufe reden, dann spielen geistige Aspekte eine vorrangige Rolle. Zum Beispiel die Bedeutung der Taufe als Aufnahme in die weltweite christliche Gemeinschaft. Es geht aber auch um praktische Fragen. Wie können Eltern in der heutigen Zeit diese Tradition in ihren Familienalltag integrieren? Und wie kann christliches Miteinander und unsere Beziehung zu Gott im Alltag der Kindertageseinrichtung zur Geltung kommen? Für die Kinder standen die sinnlichen Eindrücke im Vordergrund. Das, was sie gesehen, was sie gehört und was sie gefühlt haben. Mit ihren Wahrnehmungen und mit ihren Deutungen haben sie mich an vielen Stellen verblüfft und ich musste mich immer wieder neu auf sie einstellen. Die Botschaften der Erwachsenen standen in der Wahrnehmung der Kinder dabei nicht an erster Stelle. Vielleicht waren sie sogar nur von geringer Wichtigkeit für sie. Trotzdem scheint die Taufe in der Erinnerung der Kinder als besonderes Ereignis sehr gegenwärtig und positiv verankert zu sein. Hierzu haben die Eltern sicher viel beigetragen, aber auch die Mitarbeitenden der Kindertageseinrichtung, welche den Kindern durch ihre regelmäßigen religionspädagogischen Elemente Sicherheit im Umgang mit christlichen Traditionen vermittelt haben. Wenn ich darüber nachdenke, was uns Erwachsenen von solchen Kindheitserfahrungen bleibt und wie wir damit weitergehen können, kommen mir Gedanken aus der Bibelarbeit von Fulbert Stefensky in den Sinn, welche er am 18. Juni 2011 in der Stadtkirche in Unna gehalten hat. Stefensky sprach unter anderem darüber, wie sich unsere Gottesvorstellung und damit auch unsere Gottesbeziehung im Laufe eines Lebens verändern kann. Und der Gott im hohen Alter? Ich habe über ihn mehr verlernt als gelernt. Manchmal weiß ich nicht einmal, ob ich an ihn glaube. Nun gut, dann muss er mit meinem Unglauben leben. Er wird damit fertig. Wenn ich Namen für ihn suche, fallen mir Bilder wie Quell, Dunkel, Licht, Abgrund, Feuer und Nacht ein. Es sind Bilder ohne feste Umrisse. Aber ohne Bilder kann ich nicht leben. Die Frage, ob Gott eine Person ist, lasse ich hinter mir. Aber sprechen und streiten kann ich nur mit einer Person. Loben und lieben kann ich nur eine Person. So sind mir die personalen Begriffe ein schwankender Steg für die Sprache meines Glaubens. Und das Gebet aus den Widersprüchen? Es ist mehr Schweigen als Reden. Ich wünsche allen, die älter werden, und das sind sowohl Kinder als auch Jugendliche und Erwachsene, dass wir den Kontakt zu Gott immer wieder aufs Neue knüpfen können und dabei auf Menschen und auf Traditionen treffen, die uns dabei unterstützen, die Gegenwart Gottes in uns lebendig zu halten. Sie hörten den Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für August 2011. Text Hermann Schiefer, Referent für Kindertageseinrichtungen, Sprecher Christian Bein, Musik Fireproof Babies mit Kids Than Age. Diese Produktion ist Creative Commons lizenziert, das heißt, Sie dürfen sie als Ganzes, unbearbeitet und nicht kommerziell vervielfältigen und verbreiten, solange Sie dabei auf diese Lizenz hinweisen und den Evangelischen Kirchenkreis Unna als Urheber angeben. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse und würden uns sehr über Anregungen und Kritik freuen.